Well, I bled blue blood from my back. Last night I was alone. Oh, aubergine sheets on my bed now. Oh, no. Den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim freien Sender Kombinat und auch zu hören als Austauschsendung bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Eben gerade hörten wir Lady Lamp the Beekeeper. Da verbirgt sich eine Dame namens Ailey Speltrow. Die hat vor kurzem mit Ripley Pine eine ganz nette Platte veröffentlicht. Track gerade eben hieß Aubergine. Hier geht's weiter in der zweiten Stunde natürlich mit den Konzerttipps. So richtig viel gibt es nicht, was die Woche in Hamburg los ist, aber ich habe so ein paar Sachen dann doch für euch rausgesucht. Und zwar starten wir mit Donnerstag, den 11. Juli. Clara Bau, eine Band, ein Damenquartett aus Hamburg, spielt in Hafenklang oben im Goldenen Salon. Die Damen haben gerade erst letztes Jahr mit Not Now eine Platte veröffentlicht. Davon hören wir einen Track, und zwar You Got It. the pack and bay. It's just a haven, make some stay. I see you standing, I'm melting. Can't say it's not depressing. Don't let it go and give me some more. From head to toe, you're such a bone. These dark brown eyes, they can't tell all lies. Although everyone knows you like playing with dice. I say you got it, oh yeah you got it. Oh man you really got it. Them pencil tight, it's only one side ignite. You like to pose it and stroke it, you know how to provoke it. Always be on guard and play it hard. One looks so smart, here comes my favorite part. Your damn magic brush, your legs getting in touch. Although everyone knows you're playing way too much. I say you got it, oh yeah you got it. Got it. Clara Bau, die Band aus Hamburg, spielt in Hamburg und zwar am Donnerstag, den 11. Juli im Goldenen Salon, oben also im Hafenklang. Der nächste Künstler, Rob Moi, kommt aus Kanada und veröffentlicht jetzt Ende Juli sein Album mit dem Titel Places to Die. Er wird im Herbst auf große Clubtour kommen, spielt aber jetzt die Tage in unserem Lande sozusagen eher in den kleinen Wohnzimmerclubs, so ein bisschen als Warm-up sozusagen. Und hier kommt Rob Moi mit seinem Track Good Night, Sleep Tight. In the office of night. We'll be right back. Das war Rob Moore mit seinem Track Good Night Sleep Tight. Das Ganze vom Album Places to Die erscheint Ende des Monats. Und wie gesagt, er spielt in einem kleinen Club. Und zwar im Freundlich und Kompetent. Das ist in Winterhude in der Gertigstraße. Ich war selbst noch nicht da, aber immer nicht vorbeifahre, ist da eine Menschentraube davor. Und das scheint ein echt ganz netter Laden zu sein. Vielleicht mal Zeit dahin zu gehen und sich Rob Moore live anzuschauen. Auch den Laden sich mal anzuschauen. Also Freundlich und Kompetent. Das Ganze dann am Donnerstag, den 11. Juli. Der Kanal in Hamburg, in Winterhude. Dann am Samstag fast ein Heimspiel für Howie Gelb. Howie Gelb kommt aus Tucson, Arizona, ist Mitstreiter bei natürlich Giant Sand, wo auch die beiden Calexico Boys John Convertino und Joey Burns mitmachen unter anderem und macht seit Jahren Musik. Howie Gelb ist solo unterwegs, hat auch schon diverse Soloplatten rausgebracht. Ich habe aufgelegt The Listener, die Platte aus dem Jahre 2004, auch schon 9 Jahre alt. Mein Gott, die Zeit rennt. Hier kommt er mit Jason's List und ihr könnt ihn live erleben im Dachgarten, auf dem Dachgarten, beim Bunker, also beim Übel und Gefährlich Howie Gelb hier zu hören. Thank you. Das war Howie Gelb mit seinem Track Jason's List. Das Ganze vom Album The Listener. Sehr klavierbetont in diesem Fall. Hat er nicht immer gemacht, hat auch viel natürlich mit Gitarre gearbeitet. Auch dafür nochmal gleich ein Hörbeispiel. Howie Gelb könnt ihr live erleben am Samstag, den 13. Juli im Dachgarten auf dem Übel und Gefährlich auf dem Bunker. Ich weiß mal nicht, wie ich das sagen soll. Im Dachgarten, auf dem Dachgarten. Anyway, ihr wisst, was ich meine. Howie Gelb, großer Künstler, habe ich mal live gesehen. Ist wirklich ziemlich faszinierend, wie er Musik macht, wie er auch selbst samplet. Früher noch mit Walkman, dann immer mit Discman, inzwischen mit digitalem Kram und ja, noch ein anderer Track von ihm, von seinem Album Hisser, auch ungefähr gut 10 Jahre alt, der Song Four Door Maverick. Twisting light, throwing thick thunder, and showing off the night. Get it going, and get it gone. The storm can't touch you when you can't go wrong in a four-door Maverick. Thank you.

somebody now. But don't listen to me. Everybody needs a body, das sagen hier The Burning Hell und die Band, der Künstler dahinter, spielt solo am Samstag, den 13. Juli beim Woody Bash Festival Nr. 6, das Ganze in der Hasenschaukel in der Silbersackstraße. Ebenfalls dabei ist Phoebe Kreutz, auch eine Ikone der New Yorker Anti-Folk-Szene. Hier ihr Track All Summer Long. Be fun to hey everyone. Let's think of all the fun things we can do, playing croquet under the blue skies. Lay on your roof and watch the moon rise. Who's up for popsicles and curly fries? Every day is getting awesomer and awesomer and awesomer and awesomer. Every night is getting awesomer and awesomer and awesomer. And it'll keep on getting awesomer and awesomer and awesomer and awesomer all summer long. Today was sweet, tomorrow's gonna be sweet to wear in their feet. I'm walking on Coney Island with you. Winter was cold and spring was chilly, and I got so sad that it was silly. But now I'm putting something frilly on. Every day is getting awesomer and awesomer and awesomer and awesomer. And every night is getting awesomer and awesomer and awesomer and awesomer. And it'll keep on getting awesomer and awesomer and awesomer and awesomer all summer long. Take that white boy whining off the stereo. This is the time for Stevie Wonder. All the bad nights we had and fights we had and all the sorrow. Let's go walk on the bridge and watch them all go under. 'Cause every day is getting awesomer and awesomer and awesomer and awesomer. And every night is getting awesomer and awesomer and awesomer and awesomer. And it'll keep on getting awesomer and awesomer and awesomer and awesomer all summer long. Summer Long, Phoebe Kreutz, die hörtet ihr gerade und die könnt ihr live erleben. Am Samstag, den 13. Juli beim Woody Bash Festival, neben diversen anderen Bands, spielt sie dort auf der Bühne in der Hasenschaukel. Samstag, der 13.7., wie gesagt. So viel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Viel ist nicht los, aber mein Gott, bei dem tollen Wetter draußen will man ja auch nicht unbedingt in den dunklen Clubs abhängen, sondern lieber vielleicht das Wetter draußen genießen, in den Parks an der Elbe, wie auch immer. Von daher, ja, müssen wir uns ein bisschen gedulden, bis es wieder kälter wird, dunkler wird, regnerischer wird und auch die Konzerte wieder vielleicht ein bisschen mehr werden. Ich kann da gerne ein paar Wochen drauf warten. Ich mache weiter hier mit halbwegs neuer Musik beim Sunday Service, und zwar mit Friska Viljor. Die Band aus Schweden veröffentlichte vor kurzem mit Remember Our Name ihre neue Platte. Davon nochmal ein kleiner Track, Flageoletten. Me to never be able to see the things I'm living for when times are filled with joys that never were done. It makes my life seem like a ball. trying to create something new for me to feed upon and remember that this time's all good. But it always ends with a blacked out head and the shortness of breath. In the end, it takes me further away. Sleep. On what butter do they feed? For 2 long weeks I stayed awake until I saw one cross your face. I I knew that you had been untrue. I didn't know how, but I knew that who you spoke to in your dreams was never how you spoke to me now. I'm aware the nightmares sleep. On what fodder do they feed? I followed them back down to hell, and I spent some time down there myself. Nightmares have their dreams as well. When they sleep, they go to hell, and they drink their fill on lakes of blood. Can't across the sculpted mud. Nurse their little coats on flies. Their coldest teeth like kitchen knives. And look down from abysmal cliffs. They dead air by the lead wind drift on denizens too deep to see. Whose own dreams, nightmares, nightmares be. Unaware the nightmares sleep. On what fodder do they feed? I've been awake so long by then they thought that I was one of them. Nightmares cannot be ribcaged. Midnight's just a steeplechase down. Silver needles half will go. Pin your navel to your soul, and the other half will go instead. Gallop across the kicked up bed and find the one who's sleeping sound, and drag him down, drag him down, drag him down, oh drag him down, drag him down, oh drag him down, drag him down, oh drag him down, drag him down where I got took. Though we may not wanna look out, sipped half for an equal pain. Shard worn beetles boiling rain. I prop his eyes and down them feed the same hell he first fed to me. Now I'm aware the nightmares sleep. On what fodder do they feed? I followed one back down to hell, and I spent some time down there myself. Unaware the nightmares sleep. Unaware the nightmares sleep. Unaware the nightmares sleep. Unaware the nightmares sleep. Ups, ihr hört den Sunday Service. Der Track war dann doch ziemlich abrupt zu Ende. Sollte eigentlich gar nicht so sein. Josh Ritter hörtet ihr gerade eben. Einen amerikanischen Singer-Songwriter, der kommt aus Idaho, hat schon diverse Platten aufgenommen, solo, und was auch noch bei einer Band, nämlich bei The Royal City Band, und hat vor kurzem eine Platte veröffentlicht. The Beast in Its Tracks heißt diese. Eine wirklich sehr, sehr schöne Platte, die so, weiß ich nicht, eine Mischung ist aus Amerikaner-Sounds, vielleicht vermischt mit der Wärme und der Einfühlsamkeit von jemandem wie Elliott Smith. Also wirklich eine schöne Platte hier, die Josh Ritter vorgelegt hat. Track gerade eben hieß Nightmares, und ein weiterer von ihm folgt jetzt, der New Lover von Josh Ritter. Pretend that all is well, it's nights like I'm haunted by a ghost. There are times I cannot speak your name for the catching in my throat. There are things I will not sing for the sting of sour notes. I feel like a miser, I feel low and mean for accusing you of stealing what I offered you for free. Still it beggars the belief sometimes what thieves we lovers be. I don't know who you're with these days, might be with someone new. And if you are, I hope he treats you like a lover ought to do. But whoever makes you happy, it don't really matter who. I've got a new lover now, I hope you've got a lover too. The time they say will heal. Praise the fonder that still grows on the absent heart and fields. Praise be to this pain these days, it's all I seem to feel. Perhaps the fault was mine, perhaps I just ignored who you were always gonna be. Instead of who I took you for, I've been treated worse, it's true. Still I expected more. But I will not chase your shadow as you go from room to room, dropping handkerchiefs and daggers, smoking guns and other clues for what someone did with someone and who did what with who. I've got a new lover now, I hope you've got a lover too. Now I know that she's not mine, and I only wanna hold her. I don't need to read her mind, and she only looks like you when she's in a certain light. I got a new lover now. She knows just what I need when I wake up in the night. She can read me back my dreams, and she loves them though she never needs to tell me what they mean. Somebody who can give you what you need, like I couldn't seem to do. But if you're sad and you are lonesome and you got nobody true, I'd be lying if I said that didn't make me happy too. I'd be lying if I said that didn't make me happy too. Nochmal ein Track von Josh Ritter gerade eben zu hören gewesen. New Lover heißt dieser Track. Das Ganze vom Album The Beast in Its Tracks erschien im März diesen Jahres. Auch die nächste Platte nicht ganz frisch im Mai rausgekommen, Ende Mai, und zwar von Houses. Da verbirgt sich ein Duo. Der eine heißt Dexter, die andere heißt Megan. Die kommen eigentlich aus Chicago, wohnen inzwischen aber in Los Angeles und haben eine Platte aufgenommen mit dem Titel A Quiet Darkness. Sehr ruhig, sehr morbid. Biete auch die Songs. Hier kommt ihr Track What We Lost. Well, I was born on the earth with my hands to the sky. And I'll die in the dirt on the 4th of July. And my body will burst into millions of sparks. And I'll hang like a ghost in the trailer park until I'm gone. So leave some dirt in my hands, lay my body in the street, and I'll be searching out God to lay my stones at her feet. And when the winds lay waste to the fields and the stars, well, I'll be spinning my heart. Ja, mit einem tiefen Bass und dazu dann gesängliches Gesäusel sozusagen sind sie unterwegs. Houses auf ihrem Album A Quiet Darkness. Gibt es so eine Story von einem, wie war das, Nuklearunfall irgendwie, von einer Nuklearkatastrophe vom Anfang bis zum Ende sozusagen, wie zwei Menschen sich verlieren und dann irgendwann wieder zusammenfinden und dann zum Schluss natürlich auch irgendwie das Zeitliche segnen. Leider, leider. What We Lost, der Track gerade eben von Houses vom Album A Quiet Darkness. Morbides Thema, morbide Stimmung hier auf diesem Werk. Etwas freundlicher geht es auf jeden Fall zu bei John Hopkins und seinem Album Immunity. Er ist Produzent von großen Bands, macht aber selber nicht richtig fette Musik, wie man meinen könnte, wo er U2 und andere große Coldplay, Brian Eno etc. produziert. Immunity ist eher ein entspanntes, nicht wirklich Elektro-Album, aber schon mit elektronischen Ansätzen. Hier kommt John Hopkins mit dem Track Form by Fireflight.